Die Wahrheit des als Materie falsch bezeichneten jenseitigen Gottes ist der völkerverzehrende Jahwe, der im Bolschewismus eine zeitgemäße Gestalt angenommen hat. Dieser ist darauf aus, Völker bzw. organische Volksteile, von denen er sich geschichtlich in Frage gestellt wähnt, physisch zu vernichten. Atzmon ist nicht davor zurückgeschreckt, das Jude-Sein auch in dieser Dimension aufzudecken. Er schreibt, Zitat: Unter Bibelwissenschaftlern besteht kein Zweifel, dass die hebräische Bibel einige hochbrisante, unethische Aussagen enthält, einige von ihnen nicht weniger als Aufrufe zum Genozid. Der katholische Theologe Raimund Schwager fand 600 Passagen expliziter Gewalt im Alten Testament, zusammen mit 1000 Passagen, die gewalttätige Bestrafungen durch Gottes eigene Hand beschreiben, sowie 100 Passagen, in denen Gott ausdrücklich befiehlt, andere zu töten. Gewalt ist eine der am häufigsten erwähnten Tätigkeiten in der hebräischen Bibel. Säkuläre Israelis folgen nicht dem jüdischen Gesetz, doch irgendwie interpretieren sie kollektiv ihre jüdische Identität als eine biblische Mission, was vielleicht einiges Licht auf die Massaker der israelischen Armee, IDF, in den letzten paar Jahren in Gaza und Libanon wirft. Die IDF setzte todbringende Waffen wie Clusterbomben und weißen Phosphor gegen Zivilisten ein, als ob ihr Hauptziel wäre, zu zerstören und keine Gnade zu üben. Es hat den Anschein, als ob das israelische Militär, als es das nördliche Gaza im Januar 2009 ausradierte, dem 5. Buch Mose Kapitel 20 Vers 16 folgte. Tatsächlich ließen sie nichts leben, was Odem hat. Doch warum sollte ein säkulärer Kommandant Versen des 5. Buch Mose oder irgendeinem anderen Bibeltext folgen? Obwohl die meisten Juden nicht der Bibel folgen und viele nicht einmal ihren Inhalt kennen, ist der tödliche Geist der Schriften in das Wesen der modernen jüdischen politischen Diskurse eingezogen. Wer mit einer solchen Verallgemeinerung nicht einverstanden ist, mag dabei an den Bund und sein progressives, säkuläres, ethisches und kosmopolitisches Erbe denken, aber ein schneller Blick auf das Erbe des Bundes enthüllt, dass er sich nicht grundlegend vom Zionismus unterscheidet. Bundisten glauben, dass Juden, anstatt Palästinenser zu berauben, sich alle zusammenschließen und die wohlhabenden Klassen, die Starken, im Namen der Revolution der Arbeiterklasse enteignen sollten. Hier ist der Aufruf des Bundes zur Tat, entnommen seiner Hymne, der Schwur. Zitat: Wir schwören, unser unerschütterlicher Hass bestehe fort, gegen die, die den Armen berauben und töten, den Zar, die Herren, Kapitalisten. Unsere Rache wird schnell und sicher sein. So schwört zusammen zu leben oder zu sterben. Zitat Ende. Ersichtlich gilt die Konfiszierung der Häuser und des Reichtums der Reichen als ethischer Akt, zumindest im Diskurs der Bundisten. Ich aber vertrete die Ansicht, dass Befreiung immer ein ethischer Akt sein muss. Als junger Mann nahm ich selbst an einigen jüdischen Paraden für die gerechte Sache teil, bereit, mein Schwert zu ergreifen und mich der Jagd auf einen Zaren, Kapitalisten oder auf irgendeinen anderen Feind anzuschließen, der mir über den Weg laufen könnte. Aber dann geschah das Unvermeidliche. Ich wurde erwachsen. Ich erkannte, dass eine solche Rache gegen eine ganze Klasse reicher Goyim nicht mehr ist als nur eine Verlängerung von Gottes Mahnungen aus dem Munde des Mose in dessen 5. Buch. Wie wir sehen können, ist die jüdische moderne politische Ideologie sowohl auf der Linken wie auf der Rechten von Hass durchtränkt. Man muss zustimmen, dass, zumindest unter ethischem Aspekt, das Stehlen, gleich ob von Palästinensern, Irakern oder sogar vom Zar, ein verwerflicher Akt ist. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Diebstahl beinhaltet eine grundsätzliche Missachtung des anderen auf der Grundlage einer inhärenten Selbstgerechtigkeit. Was unethische Praxis anbelangt, so lässt sich der Unterschied zwischen Judentum und modernem jüdischen Nationalismus wie folgt illustrieren. Während der jüdische biblische Kontext voller Erwähnung von Gewalttaten ist, die üblicherweise im Namen Gottes begangen werden, töten und rauben Juden im modernen jüdischen nationalen und politischen Kontext in ihrem eigenen Namen, im Namen der Selbstbestimmung, der Politik der Arbeiterklasse, des jüdischen Leidens und nationaler Bestrebungen. Dies ist der ultimative Erfolg der jüdischen nationalen Revolution. Sie lehrte die Juden, an sich selbst zu glauben. Der Israeli raubt im Namen der Heimkehr und die Vertreter des moralischen Interventionismus morden im Namen der Demokratie. Ende des Zitats. Aus Der wandernde Wehr, Seite 152, fortfolgend. Die Stelle, an der Jahwe als Völkermörder unbemerkt in die Moderne eingebrochen ist, ist die hier erwähnte 11. Feuerbach-These, die eindeutig auf Moses Hess zurückgeht. Bei all ihren Differenzen bleibt Moses Hess und Karl Marx die geschichtsmächtig gewordene Gemeinsamkeit in ihren Grundauffassungen. Ihre denkfeindliche Wolte gegen die Hegelsche Philosophie hin zum Geschichtsvoluntarismus. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. 80 Millionen Menschenopfer des Stalinismus belegen diese Feststellung. Worin besteht diese Sünde? In seinem Werk »Die europäische Triarchie« von 1841 wendet sich Moses Hess von, in Anführungszeichen, »der Hegelei« ab. Zitat: »Diese Philosophie erschien ihm höchstens als Rechtfertigung des Daseins, als Ende der Vergangenheit, nicht aber als Anfang der Zukunft. Denn das Leben ist mehr als Philosophieren. Geschichte ist Tat.« Zitat Ende. Fußnote. Rudolf Schey, Juden in der deutschen Politik. Verlag Der Heinebund, Berlin 1929. Zitiert bei Ulrich Fleischhauer, Die echten Protokolle von Zion. Seite 217. Ende der Fußnote. Müsste man Moses Hess ernst nehmen, so hätten wir es mit Geschichte als Verkettung geistloser Taten zu tun. Was ist denn eine Tat? Hegel gibt Auskunft. Zitat: Die Philosophie regiert die Vorstellungen, und diese regieren die Welt. Durch das Bewusstsein greift der Geist in die Herrschaft der Welt ein. Zitat Ende. Wir erkennen die Masche, mit der das Judentum mit Hegel fertig geworden ist. Hegel selbst hat für dieses Unternehmen Formulierungshilfe geleistet mit seinem Satz, Zitat: Was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Zitat Ende. Jüdische Agitatoren wollten darin eine Heilung der Karlsbader Beschlüsse, der Metternichschen Reaktion und der preußischen Zustände sehen. Dass die preußische Regierung das Wirken Hegels ganz anders wahrnahm und ihm in Berlin wegen Staatsgefährdung ein Lehrverbot auferlegte, wurde geflissentlich unterschlagen. Schlimmer noch ist die in diesem Zusammenhang verübte intellektuelle Falschmünzerei. Hegel hat diesen Satz mehrfach verteidigt und gezeigt, dass er auf ihn nicht verzichten könne. Mit ihm hat er Gott aus dem Jenseits in das Diesseits hereingenommen. Diese Revolution konnte anders nicht mit der gehörigen Genauigkeit als Gedanke formuliert werden. Mit ihrem hochentwickelten Verstand hat die Judenheit diesen Satz als die logische Negation Jahwes erkannt, denn er hebt die Trennung zwischen Gott und der Welt auf. Sie mussten diesen Satz unter allen Umständen im Zeitgeist löschen. Die Juden haben für diese Fälle eine höchst effektive Technik entwickelt. Sie legen über die eigentliche Bedeutung eine andere, herabsetzende und das Gegenteil des Gesagten insinuierende. Hier beginnt die geistliche Kreuzigung Hegels und des deutschen Volksgeistes. Das Zitat aus der europäischen Triarchie beweist, dass Moses Hess nicht einmal die Anfangsgründe der Hegelschen Logik verstanden hatte. Und er hatte sich vom Begreifen ferngehalten. Karl Marx ist es nachweisbar ebenso ergangen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Begriffe. Als solche sind sie ewig, nämlich wahr. Sie haben kein Anfang und kein Ende. Das Ende ist stets auch Anfang. Die Zukunft stets auch Vergangenheit. Gegenwart ist Sein und als solches der Schluss beider Momente. In der Gegenwart sind Vergangenheit und Zukunft ewig zusammengeschlossen. Es ist immer Gegenwart, ewiglich. Das Recht zu sein, zu leben, ist ewig gegenwärtig. Zukunft wird nur sein, was an sich als Möglichkeit schon in der Vergangenheit enthalten ist, die Eiche ist in der Eichel schon gegenwärtig und in der Gegenwart lebt. Und erst in der Zukunft erscheint die Wahrheit der Vergangenheit. Mit der 11. Feuerbach-These geben sich die Revolutionäre einen Dispens von der Verantwortung für die Schöpfung. Sie sind nicht mehr der Gärtner, der den sich entwickelnden Keimling pflegt und ihm bestmögliche Bedingungen für sein Gedeihen schafft. Sie ernennen sich zu Architekten einer Welt, wie sie sich diese in anmaßender Willkür vorstellen. Was geworden und gewachsen ist, räumen sie ab, um einen beliebig gestaltbaren Baugrund zu haben, Tabula rasa. Aber was sie darauf aufmauern, wird weggerissen vom Strom des Blutes der Opfer, die sie skrupellos ihrer Utopie darbringen. Moses Hess nennt das, Zitat, die Widerstände gegen dieses letzte Ziel der Menschheit zu bekämpfen. Zitat Ende. Lenin, Trotzki und Stalin haben Menschenopfer gebracht, um den Geschichtsgott auf ihre Seite zu bringen. Dessen waren sie sich auch bewusst. Sie haben das Zeitalter der Vivisektion am Humanum eröffnet. Ernst Nolte zitiert Hitlers Einschätzung dieser Utopien aus dessen politischen Testament. Zitat: Die Universalisten, Idealisten und Utopisten zielen ins Nichts. Sie versprechen ein unerreichbares Paradies und betrügen damit die Welt. Sie arbeiten insgesamt an der Unterjochung des Menschengeschlechts. Zitat Ende. Aus Ernst Nolte, eine Dankrede in Sezession, Folge 49, August 2012, Seite 10. Das ist noch eine durchaus wohlwollende Beurteilung. Wer die gegenwärtige Generation abschlachtet, um die noch Ungeborenen ins Paradies zu versetzen, vertritt das Dasein der Logik der Unfreiheit und die absolute Verneinung des Rechts als solchem. Recht ist vernünftiger Wille, wie er nur im Lebendigen ist. Als solcher ist er auf die Erhaltung und Entfaltung des Lebens gerichtet und niemals auf Selbstvernichtung. Für uns ist das erlebte Geschichte. Gilad Atzmon mahnt uns, dass diese Geschichte noch nicht vergangen ist. Der jüdische Messianismus – ein Täuschungsmanöver. Mit dieser Erscheinung hat sich Elke Dubbels in ihrer Doktorarbeit Figuren des Messianischen in Schriften deutsch-jüdischer Intellektueller 1900 bis 1933 näher befasst. Ich zitiere hier auszugsweise aus der Besprechung von Jörg Später. Zitat: Zu Beginn der Weimarer Republik wurde in der Philosophie ein messianischer Ton hörbar. Deutsch-jüdische Intellektuelle wie Walter Benjamin, Ernst Bloch, Martin Buber, Gustav Landauer, Franz Rosenzweig und Gershom Scholem setzten sich empathisch mit dem jüdischen Messianismus auseinander. Elke Dubbels ist in ihrer Dissertation diesem Ton nachgegangen. In ihrer beeindruckend gelehrten, gut zu lesenden und umsichtigen literaturwissenschaftlichen Studie argumentiert sie, dass der Messianismus einer Phase der Säkularisierung zuzurechnen sei, in der nicht einfach religiöse Konzepte und Funktionen in die profane Welt übernommen worden seien, sondern der Rückgriff aus dem Abstand zur religiösen Tradition heraus erfolgt sei. Dementsprechend glaubten diese jüdischen Intellektuellen nicht an den Messias, sondern die Figuren des Messianischen, die sie bemühten und theoretisch verarbeiteten, dienten nach Dubbels als Reflexionsfiguren im innerjüdischen und jüdisch-christlichen Identitätsdiskurs. Dabei säkularisierten die Autoren den jüdischen Messianismus auf die eine oder andere Weise, so dass aus dem Messias etwas Messianisches wurde. Der Messianismus wurde dann entweder als universale Menschheitsidee interpretiert oder sozialistisch ausgelegt oder mit dem Zionismus verbunden. Oft gingen auch zwei der drei Interpretationen miteinander Verbindungen ein. indem sich jüdische Denker bei ihrem Votum für den Universalismus oder Sozialismus oder Zionismus auf den jüdischen Messianismus beriefen, konnten sie sich selbst als Juden identifizieren, selbst wenn sie nicht in die Synagoge gingen. Die jüdische Renaissance und der jüdische Messianismus erfolgten also offenbar im Modus einer Dialektik von Restauration und Innovation. Man kann somit die Denkfigur des Messianischen als Ringen von Intellektuellen mit der sich durchsetzenden Moderne und ihren Krisen begreifen. Alle arbeiten am Mythos, um mit der Moderne klarzukommen. Das Messianische dient dabei als Reflexionsfigur über das Verhältnis von Säkularität und Sakralität. Dubbels rekonstruiert, wie das bei den Einzelnen funktioniert, bei Landauer und Bloch symbolisch, bei Buber zwischen Metapher und Symbol schwankend, bei Benjamin als dialektisches Bild und bei Scholem durch einen Messianismus der Inversion. Hier entwickelten sich kommunistisch-messianische Ideen, meist in schroffem Protest gegen die assimilierte Welt der Väter. Die bürgerlich-liberale Welt lag für diese Söhne in Trümmern. Der Erste Weltkrieg war ihr Offenbarungseid gewesen. So hatten Bloch und Benjamin mit ihren Lehrern Georg Simmel und Gustav von Weneken gebrochen. Die Wissenschaft war genauso diskreditiert wie andere Institutionen der Gesellschaft. Die bolschewistische Revolution in Russland blieb nicht ohne Wirkung. Und auf die biedere Sozialdemokratie setzte niemand mehr. Dazu kam die Begegnung mit ostjüdischen Intellektuellen. Während das assimilierte Judentum infolge der massiven Einwanderung eine Verschärfung des Antisemitismus befürchtete, waren viele der Söhne vom ostjüdischen Antlitz, Arnold Zweig, fasziniert. Vor allem die Zionisten erhofften sich eine Revitalisierung jüdischer Identität durch die neuen, agrarisch geprägten Juden. Die Versprechen der Aufklärung waren nicht eingelöst worden, die Juden nicht wirklich emanzipiert. Die Vernunft selbst war unter Verdacht geraten, der Emanzipation im Wege zu stehen. Deshalb war selbst für die linken Intellektuellen Religion nicht einfach mehr Objekt von Kritik, wie es die junge hegelianische Tradition vorgegeben hatte. Religion war nicht etwas, das mit fortschreitender Modernisierung verschwinden würde, sondern zeigte seismografisch ein Problem an oder war selbst eine Ressource von Problemlösung. Bloch etwa wollte, dass der Kältestrom des Marxismus mit dem Wärmestrom des jüdischen Messianismus eine mystisch-materialistische Messalliance eingehe. Benjamin fischte zwar nicht im »Drüben« nach Karl Wolfs Kehl, aber auch er suchte verborgene Schätze in der jüdischen Tradition. Für die meisten dieser Söhne war der Hang zum Messianischen Episode. Psychoanalyse und kritische Theorie mit dialektischer Fantasie als ihrem Mittelpunkt, lösten die jüdische Renaissance ab. Insgesamt schwächte sich der messianische Impuls im Laufe der Weimarer Zeit ab. Es ist interessant, dass Dubbels den messianischen Ton in der Philosophie gleichwohl bis heute zu hören glaubt. Sie vernimmt ihn im Poststrukturalismus bei Derrida, Agamben und Levinas. Nur scheint der Messianismus ausgewandert zu sein. Das messianische Erbe, das Potenzial mehr für Kritik als für Affirmation von Macht und Herrschaft bereithält, hat neue Abnehmer gefunden. Zitat Ende. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4.9.2012, Seite 26. Wie stets im Umgang mit jüdischen Geisteserzeugnissen ist zuallererst die deutsche Arglosigkeit abzulegen. Man darf nie davon ausgehen, dass der Jude plötzlich ein anderer geworden sei. Um der deutschen Blauäugigkeit entgegenzuwirken, polemisierte der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte gegen, Zitat, das Gefasel von Toleranz und Menschenrechten und Bürgerrechten. Er warnte, derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob es deren gab oder gibt. Ich will es glauben, sobald ich sie sehe. nur verkaufe man mir nicht schönen Schein für Realität. Zitat Ende. Aus Fichte, Werke, Band 6, Seite 150. Wir müssen also Elke Dubbels ein zweites Mal lesen, ohne die Brille, die uns der Zeitgeist aufgesetzt hat. Die in der beginnenden Neuzeit stattgefundene Verschiebung der abendländischen Weltbilderzeugung weg von der kirchlichen Lehre hin zum Zeugnis des Verstandes, das ist das Wesen des Luthertums, eröffnete dem Judentum zwar die Chance, im Abendland die kulturelle Hegemonie zu erlangen, es konnte diese aber nicht in der Gestalt seiner heiligen Schriften, dem talmudisch getönten Mosaismus, nutzen. Es musste sich eine Gestalt geben, die mit dem Zeitalter des Rationalismus zusammenklingt und als Heilsbotschaft Aufnahme findet. Das hatte wohl Moses Hess nicht verstanden. Der Mosaismus universalisierte sich zur kommunistischen Heilslehre marxischer Prägung ohne explizite Bezugnahme auf Moses und die Propheten. Die von Elke Dubbels untersuchten literarischen Zeugnisse belegen aber einen Einbeziehungsbedarf. Die marxische Radikalität gegen alle Religionen bedrohte das jüdische Identitätserleben. Auch der weltlich gewendete Jude blieb existenziell auf sein Judesein angewiesen. Atzmon versucht erfolglos, diesem Dilemma zu entkommen, indem er wähnt, die Juden könnten so ohne weiteres Jahwe hinter sich lassen. Aber was ist ein Jude noch, wenn Jahwe nicht mehr ist? Jedenfalls kein weltmachtfähiger Akteur. Jahwe musste also in das Boot der Moderne geholt werden, aber in zeitgemäßer Gestalt. An der intellektuell frisierten Oberfläche des Judentums mussten Worte gesetzt werden, die die rationalistische Zensur passieren konnten, gleichzeitig aber als Ankerbojen für die untergründige mosaische Gedankenwelt tauglich waren. Das leisteten die von Elke Dubbels behandelten Leitfiguren des jüdischen Salons. Das ist aber noch nicht alles. Fußnoten: Walter Bendix Schönfliegs Benjamin war ein jüdischer Philosoph, Kulturkritiker und Übersetzer der Werke von Honoré de Balzac, Charles Baudelaire und Marcel Proust. Durch seine enge Freundschaft mit dem deutschen Hasser Theodor W. Adorno kann er zum assoziierten Wirkungskreis der Frankfurter Schule gerechnet werden. Gustav Landauer war ein deutscher sozialistischer Schriftsteller. Er vertrat unter Einfluss Peter Kropotkins den kommunistischen Anarchismus und war Pazifist. Landauer wuchs als zweites Kind des jüdischen Schuhwarenhändlers Hermann Landauer und seiner Frau Rose, geborene Neuburger, in Karlsruhe auf. Ernst Simon Bloch war ein jüdischer, marxistischer Pseudophilosoph. Bloch war Kriegs- und Vaterlandsverräter und hatte sich während des Ersten Weltkrieges als entschiedener Reichsgegner zur Vermeidung des Wehrdienstes in die Schweiz begeben. Dies geschah anscheinend völlig legal, weil die deutschen Wehrbehörden von Judensympathisanten durchsetzt waren. In der Schweiz verfasste Bloch antideutsche Hetzschriften, in denen er offen für die Gegner Deutschlands Partei ergriff. Die bolschewistische Machtübernahme in Russland hingegen bejubelte Bloch mit den Worten, Zitat, »Ubi Lenin, ibi Jerusalem«, zu Deutsch, »Wo Lenin herrscht, da liegt Jerusalem«. Quelle David Korn, »Wer ist wer im Judentum«, FZ Verlag München. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno war ein neomarxistischer Pseudophilosoph, Soziologe, Musiktheoretiker und Komponist. Als Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung ab 1959 prägte er mit Horkheimer und Marcuse die sogenannte Neue Linke und war ein herausragender Theoretiker der Umerziehung. Adorno war das einzige Kind des zum Protestantismus übergetretenen jüdischen Weingroßhändlers Oskar Wiesengrund. Seine nichtjüdische Mutter, Tochter eines französischen Offiziers korsischer Abstammung, war die Sängerin Maria Calvelli Adorno della Piana. Max Horkheimer war ein jüdischer Pseudophilosoph, Sozialphilosoph. Er gilt als Begründer und, gemeinsam mit Adorno, als Protagonist der Frankfurter Schule. Er war Mitglied der KPD, dann Emigrant jüdischer Herkunft und Berater der US-Regierung während des Zweiten Weltkriegs. Er kehrte nach Deutschland zurück, war einflussreicher Hochschullehrer und einer der Väter der 68er. Horkheimer verfasste ein Memorandum für den US-amerikanischen Geheimdienst, erarbeitet zwecks dauerhafter Niederhaltung Deutschlands nach dem alliierten Sieg. Ende der Fußnote. Die jüdische Verohnmächtigung des Denkens. Die Frankfurter Schule. Der Machtantritt des Rationalismus beschwor für das Judentum die Gefahr herauf, dass, angefeuert von dem Gefühl der Allzuständigkeit des Denkens, der Verstand zur Vernunft kommt. Hegel hatte schon an die Tore des Weltgeistes gepocht und Einlass begehrt. Die Vernunft ist, wie gezeigt, die Macht, die Jahwe als Satan und die französische Aufklärung als seine Wirklichkeit erkennt, das heißt, das Judentum letztgültig enttarnt und damit entmachtet. Instinktiv hat die jüdische Intelligenz bei Zeiten begonnen, die Fundamente für die Dämme gegen die Vernunft zu legen, deren sich nach dem Zweiten Weltkrieg die wichtigste Besatzungsinstitution in Deutschland, die Frankfurter Schule, unter Führung der Juden Horkheimer und Adorno bediente. Haupttriebkraft der stattfindenden Irrationalisierung der Welt ist die Freudsche Psychoanalyse in all ihren Spielarten. Diese begründet eine raffinierte Form der Dehabilitation des Denkens und der Auslieferung der Völker an eine neue Priesterkaste, die Experten des Unterbewusstseins. Das Denken wird psychologisiert. Es sei wesentlich der Reflex virtuell neurotischer Prozesse, die im Unterbewusstsein ablaufen und das Verhalten steuern. Es liefere überwiegend nur Rationalisierungen, das heißt scheinbar plausible Beweggründe, die aber nicht die wahren seien. Die wirklich zugrunde liegenden Antriebskräfte seien den handelnden Personen verborgen und könnten nur von den Köpfen aufgespürt werden, die die höheren Weihen der kritischen Theorie empfangen hätten. Auf diesen Trick können nur Menschen kommen, deren ganze Existenz double-minded verläuft, die ständig unter Zwang stehen, ihre Absichten und Beweggründe zu verbergen, indem sie Unechte darüberlegen, die Kunst der Verstellung. Die hellsichtigste Feststellung von Elke Dubbels taucht in der Rezension ihrer Arbeit in dem Satz auf, Zitat, Psychoanalyse und kritische Theorie mit dialektischer Fantasie als ihrem Mittelpunkt lösten die jüdische Renaissance ab. Zitat Ende. Man darf sich das aber nicht als einen Abriss vorstellen. Die jüdischen Schöngeister blieben wirksam. Es wurden ihnen die Arsenale der Psychoanalyse mit ihrem deutlich höheren Unterhaltungswert zur Seite gestellt. Und es ist auch der richtige Zusammenhang hergestellt. Zitat. Die Vernunft selbst war unter Verdacht geraten, der Emanzipation im Weg zu stehen. Zitat Ende. Boshaftigkeit und Lüge sind zwar universelle Verhaltensweisen, aber dass eine Ethnie ganz allgemein und ohne Scham in ihren Bildungseinrichtungen dazu erzogen wird, diese Verhaltensmöglichkeiten systematisch gegen alle anderen Völker einzusetzen zur Erfüllung eines göttlichen Auftrages, ist einzigartig. In diesem Verhältnis ist die dem germanischen Recht angehörende Redlichkeitsvermutung gänzlich fehl am Platze. Für Juden ist sie eine Form der Dummheit, und damit könnten sie richtig liegen. Der Prägesatz »Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab« ist zum Programm zur Wehrlosmachung gegenüber dem Juden heruntergekommen. Der Sinnspruch »Ehrlich währt am längsten« wird gedeutet, dass es lange dauert, bis man es mit Ehrlichkeit zu etwas bringt. Heuchelei und Verstellungskunst sind in diesem Milieu nicht zufällig gestreute Fertigkeiten, sondern systematisch anerzogene und trainierte Qualifikationen, die den besonderen Charakter der Judenheit ausmachen. Atzmon zitiert aus Max Nordaus Ansprache vor dem ersten zionistischen Kongress 1897. Zitat: Der emanzipierte Jude ist sich unsicher in seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen, ängstlich gegenüber Fremden, argwöhnisch selbst gegenüber dem geheimen Gefühl seiner Freunde. Seine besten Kräfte erschöpfen sich in der Unterdrückung oder zumindest in dem mühsamen Verbergen seines wahren Charakters. Denn er fürchtet, dass sein Charakter als jüdisch erkannt werde und er empfindet nie die Befriedigung, sich so zu zeigen, wie er ist, in all seinen Gedanken und Gefühlen. Er wird zu einem inneren Krüppel und nach außen hin unwirklich und dabei stets lächerlich und hasserfüllt gegenüber allen Menschen höherer Empfindung, wie alles, was unwirklich ist. Alle besseren Juden in Westeuropa ächzen darunter oder suchen Erleichterung. Sie haben nicht länger den Glauben, der die zum Ertragen von Leiden notwendige Geduld deshalb gibt, weil sie in ihnen den Willen eines strafenden, nicht aber liebenden Gottes sieht. Zitat Ende. Und so spricht es für das reife Urteilsvermögen Friedrich Nietzsches, wenn dieser das jüdische Volk als, Zitat, eine welthistorische Veranstaltung zur Züchtung von Schauspielern und als eine eigentliche Schauspielerbrutstätte, Zitat Ende, wahrnahm. Aus Nietzsche, Werkausgabe, C. Hansa Verlag, Band 2, Seite 235. In freudscher Vermummung wird die jüdische Eigenart jetzt als universelle Bedingung des Menschseins dargestellt. Auf der Höhe der Selbstumerziehung werden wir verunsichert und dazu gebracht, unserem Wissen um die Beweggründe unseres Handelns zu misstrauen. Nach der von Adorno entwickelten berühmten F-Skala, F für Faschismus, wird von Experten zum Beispiel eine Vorliebe für Schokoladenpudding, der bekanntlich braun ist, als Fingerzeig für eine Affinität zum Nationalsozialismus gewertet. Ergo, ich esse Schokoladenpudding nicht, weil er mir schmeckt, sondern weil ich ein Nazi bin, lüge mir aber vor, dass es der Wohlgeschmack sei, der mich motiviert, den Pudding zu essen. Auf die Bajonette der alliierten Armeen gestützt, waren Horkheimer und Adorno endlich in die Lage versetzt, nach Herzenslust gegen den deutschen Volksgeist wüten zu können. Von Adorno weiß man, dass er in einem Brief an seine Eltern sich gewünscht hatte, der Krieg mit Deutschland möge lange dauern, damit möglichst viele Hans Jürgens und Utis in ihm umkommen. Fußnote: Theodor W. Adorno, Briefe an die Eltern, 1939 bis 1951, herausgegeben von Christoph Gödde und Henry Lohnitz, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2003. Im Brief vom 1. Mai 1945 heißt es, Zitat: Alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat. Das Land vermüllt, Millionen von Hans Jürgens und Utis tot. Zitat Ende, Ende der Fußnote. Um Horkheimer für dieses Vernichtungswerk gewinnen zu können, hat der US-Kongress eigens für ihn das Einwanderungsgesetz geändert. Horkheimer hatte zur Bedingung gemacht, dass er durch seine Rückkehr nach Deutschland nicht seine während des Krieges erworbene US-Staatsbürgerschaft verliert, was im US-Einwanderungsgesetz so vorgesehen war. Diese Ausnahmeregelung für Horkheimer bezeugt die Bedeutung dieses Mannes für die Kriegführung der Judenheit gegen das Deutsche Reich. Im Auftrage des American Jewish Congress hatten Horkheimer und Adorno in einem fünfbändigen Werk über den autoritären Charakter die theoretisch-praktischen Grundlagen für die Umerziehung der Deutschen, also für einen kulturellen Völkermord, erarbeitet, dessen Realisierung das Frankfurter Institut organisieren sollte. Fußnoten: Zum American Jewish Congress. Am 13. November 1934 trat in New York das Administrative Committee des American Jewish Congress zusammen und beschloss im Verein mit dem B'nai-Brit-Orden, Zitat, die Bildung einer weltumspannenden jüdischen Organisation. Die Organisation solle den Namen Rat jüdischer Delegationen tragen und die jüdischen Interessen beim Völkerbund vertreten. Zitat Ende. Da im Völkerbund nur Staatsregierungen vertreten sind, dürfen wir somit in diesem Rate jüdischer Delegation diejenige Organisation erblicken, durch die die geheime jüdische Regierung zum ersten Male in äußere Erscheinung treten will. Zur Frankfurter Schule: Vergleiche Kaspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche, die Politik der amerikanischen Umerziehung in Deutschland, Ullstein Verlag, Berlin, 1996, Seite 118 bis 143. Ende der Fußnoten. Dürfen wir die rattenhafte Wut übersehen, mit der die von Horkheimer und Adorno geprägte Frankfurter Schule unser eigentümliches Wesen, die Vernunft, verfolgt? Sollten wir nicht aufhorchen, wenn Jason Maynard die Bemühungen dieses Instituts wie folgt zusammenfasst? Zitat: Wurde der Begriff der Vernunft einst von der Aufklärung mit den Annahmen menschenwürdiger Verhältnisse und Befreiung aus Unmündigkeit verbunden, wird heute, offensichtlich nach den schweren gesellschaftlichen Erschütterungen durch die Weltkriege, mit Vernunft eher Bevormundung, Gefühllosigkeit, Einförmigkeit, totalisierende Unterdrückung assoziiert. Mit der Kritik der Irrationalität einer verselbstständigten, instrumentellen Vernunft wurde die Vernunfttradition im Zeichen einer radikalen Vernunftkritik als Ganzes in Großbuchstaben für einen Irrweg erklärt. Zitat Ende. Aus Jason Maynard, Was Gott vor dem Urknall dachte, oder Zeilingers Quelle, E-Book, Januar 2005, Seite 36 folgend. Es ist höchste Zeit, hier auf den intellektuellen Betrug hinzuweisen, den die Frankfurter hier begehen. Was sie instrumentelle Vernunft nennen, ist der Verstand, der die Irrationalität der Welt, das Babylon der Apokalypse, als reales Dasein hervortreibt. Es handelt sich hier um eine absichtliche Fehlbezeichnung. Kant kannte noch nicht den wesentlichen Unterschied zwischen Verstand und Vernunft. Er war also gutgläubig, wenn er den Verstand als Vernunft bezeichnete. Die Frankfurter aber wissen von diesem Unterschied. Sie haben Hegel gelesen. Adorno hat darüber auch ein Buch geschrieben. Er machte sich sogar anheischig, Hegel zu demontieren mit dem Schlachtruf: Das Ganze ist das Unwahre. Hegel hatte in der Phänomenologie aufgezeigt, dass nur das Ganze als das Wahre gedacht werden kann. Zitat: Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist. Zitat Ende. Es ist das der Begriff der Entwicklung Gottes, der das Prinzip der deutschen idealistischen Philosophie ist, die damit das Kontrarium zum Judaismus ist. Und Hegel hatte dieses, den Verstand übersteigende, Denken ausführlich entwickelt und ihm den Namen Vernunft gegeben. Er hat auch gezeigt, dass der Verstand letztlich alles Lebendige tötet, während die Vernunft das Leben zur Freiheit führt. Die Freiheit ist wesenhaft die Aufhebung des Judaismus. Und genau aus diesem Grunde waren die Juden Horkheimer und Adorno entschlossen, die Vernunft zu diskreditieren, mehr noch, sie zu verschatten.